I pray at night for 5 countries. Ich habe in der Nacht für 5 Länder gebetet. North Korea. Nordkorea. Afghanistan. Afghanistan. And if you want to make an acronym, it spells NASSI, NASSI. North Korea. Nordkorea. Afghanistan. Afghanistan. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Somalia. Somalia. And Iran. Und Iran. NASSI. These are the 5 countries where Christians are being slaughtered. Und das sind die 5 Länder, wo Christen wirklich abgeschlachtet werden. Every 5 minutes a Christian is murdered in this world. Every 5 minutes. Alle 5 Minuten wird ein Christ in dieser Welt umgebracht. And so you might want to join me in praying for these people. Bitte, vielleicht magst du auch mitmachen, für diese Leute zu beten. And last Sunday night, a couple of pastors came. Und letzten Samstagabend, Sonntagabend, war eine Reihe von Pastoren da. We'd like to talk to you because we have a group of believers who'd like to become part of a bigger church. Die sagten, ja, wir möchten hier gerne mit dir sprechen, weil wir haben eine Gruppe von Gläubigen, die wollen einfach Teil einer größeren Gemeinde werden. And then I said, where are you from? Wo kommt ihr her? And then they said, Afghanistan and Iran. Sie sagten Afghanistan und Iran. And I said, I pray for you every night. Ich bete für euch jeden Abend. And so join me in praying for these people. Und macht einfach mit, dass ihr gemeinsam für diese Leute beten North können. Korea, Nordkorea, Afghanistan. Saudi-Arabien, Somalia, Iran. Und Iran. And then there's other countries like the Maldives. Und es gibt andere Länder noch wie Malediven. Jemen. Irak. Usbekistan. Pakistan. The next 5 big ones. Das sind die nächsten 5 großen Länder. Our brothers and sisters are being tortured. Unsere Brüder und Schwestern im Herrn werden gefoltert. They're being beaten. They're being geschlagen. Stuck with electric shocks and all kinds of stuff. Mit Elektroschockern. Maltratiert. So, okay, tonight let's continue from last week a little bit. Fahren wir fort heute Abend von der Botschaft von letzter Woche. Jesus bless this to our hearts. Jesus segne das in unser Herz hinein. Father bless this. Vater segne Holy das. Spirit reveal this. We pray. Heiliger Geist offenbare das. Touch us, speak to us. Berühre uns, sprich zu uns. Let us have an encounter with you. Lass uns eine Begegnung mit dir haben. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's start with this video that we had last week. Beginnen wir mit dem Video, was wir letzte Woche hatten. But wait, but just before we start. Bevor wir beginnen. Remember in Luke 6, Jesus said, if you love people who love you. Erinnert euch daran, in Lukas Kapitel 6, wenn ihr die liebt, die euch lieben. So what? Also, na was? Everybody does that. Jeder macht das. If you're kind to people who are kind to you. Wenn du freundlich bist und umgehst mit Leuten, die freundlich mit dir sind. So what? Na was? What credit is that to you? Also, was soll das schon zählen? Even the Nazis did that. Das haben auch die Nazis gemacht. Right? Everybody's. Jeder. People are kind to people who are kind to them. Right? Leute sind freundlich, wenn Leute ihnen gegenüber freundlich sind. When we reduce God to someone who loves us because we love him. Wenn wir Gott reduzieren auf jemanden, der uns nur liebt, wenn wir ihn lieben. We've just reduced the character of God down to the lowest form of humanity. Dann haben wir den Charakter Gottes auf die niedrigste Form des Menschlichen heruntergebracht. Right? God loves us because God is love. Gott liebt uns, weil er Liebe ist. And Jesus went on to say that God is kind even to unthankful evil people. Und Jesus hat fortgefahren damit, dass er sagte, Gott ist gütig selbst einfach undankbaren und nicht gütigen Menschen. So he says, do the same. Also macht dasselbe. And you'll be like your father in heaven. Dann werdet ihr sein wie euer himmlischer Vater. Now, if God loves us so much, wenn Gott uns so sehr liebt, if God loves us even when we're unkind, wenn Gott uns liebt, selbst wenn wir unfreundlich sind, watch this. If we think God loves us because we're good, wenn wir denken, dass Gott uns nur liebt, weil wir gut sind, that means when we get blessed, we think, well, I must have done something good. Und dann denken wir so, na, wenn wir gesegnet werden, na, ich muss irgendwas Gutes gemacht haben. But God is blessing unthankful people. Aber Gott segnet auch undankbare Leute. He's blessing evil people. Er segnet sogar böse Leute. Because weil God is drawing us into a relationship with him. Weil Gott uns einfach hineinzieht in eine Beziehung mit ihm. Romans chapter 2 verse 4. Römer Kapitel 2 Vers 4. Why do you despise the kindness of God? Warum verachtet ihr die Freundlichkeit und die Güte Gottes? Don't you realize? Erkennt ihr nicht? That the kindness of God brings you to repentance. Dass die Güte Gottes euch zur Buße leitet. Kindness of God. Die Güte Gottes. And so we actually don't realize that God is being kind to me. Eigentlich erkennen wir da gar nicht, dass Gott mir gegenüber freundlich gesinnt ist, to draw me closer to him personally. Um mich einfach näher zu sich zu ziehen, ganz persönlich. And instead of thinking that, we think, hey, I must be good because God's blessing me. Also das so zu denken, denken wir, naja, ich muss gut sein, weil Gott segnet mich ja. God was good to Israel in the wilderness. Gott war Israel gegenüber gut in der Wüste. After they came through the Red Sea, nachdem sie da durch dieses Rote Meer gezogen waren, they were like the worst generation outside of the generation that crucified Christ. Sie waren vielleicht die schlimmste Generation außerhalb der Generation, die Christus gekreuzigt hat. The Bible calls them an unbelieving, evil generation. Die Bibel nennt sie eine nicht glaubende, eine böse Generation. And yet, it says in Deuteronomy 2:7. Und doch heißt es im 5. Buch Mose Kapitel 2 Vers 7. God said, "You never lacked anything." Gott sagt dort, euch hat es an nichts gemangelt. He took care of this generation through the wilderness. Er hat sich um diese Generation in der Wüste gekümmert. Er hat sich versorgt. Their shoes never wore out. Ihre Schuhe sind nie ausgetreten. Their clothes never wore out. Auch die Kleidung war nicht abgetragen. They didn't even smell. Sie haben nicht einmal gerochen. They didn't need deodorant. Sie brauchten kein Deodorant. He took care of them 40 years in the wilderness. Er hat sich um sie gekümmert in der Wüste. Even though they were unthankful and complaining. Obwohl sie undankbar waren und sich beklagten. And this is how God is. Und so ist Gott. If somebody does something really bad to you, wenn dir jemand etwas wirklich Schlechtes antut, think, what an evil person. Was für eine böse Person. I can't wait for God to judge them. Ich kann nicht gar nicht darauf warten, dass Gott sie richtet. And then they get blessed. Dann werden sie gesegnet. You think, what's going on here? I don't get it. Was ist da los? Das kapiere ich gar I'm nicht. I'm not getting blessed. They're getting blessed. What's going on here? Ich werde nicht gesegnet. Sie werden gesegnet. Was says, los? My ways are higher than your ways. Und Gott sagt, meine Wege sind höher als deine Wege. And my thoughts are higher than your thoughts. Und meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. We think, I don't get it. Ich krieg das eine nicht then mit. I ask the question, well, why should I even try to be good? Warum sollte ich überhaupt versuchen, dann gut zu sein? Doesn't make any difference. Das macht doch keinen Unterschied. God loves everybody. Gott liebt jeden. Couldn't love people more than he loves people. Also könnte nicht mehr die Menschen lieben, als er sie liebt. Because he loves because he's love. Weil er liebt ja, weil er Liebe ist. So what's the sense of it? Also, right? Was ist nun der ganze Zweck der If Sache? He's kind to unthankful, evil people, er ist freundlich gegenüber undankbaren, bösen Leuten. Maybe I should be a little bit unthankful vielleicht and könnte evil. Ich so ein bisschen undankbar sein and he might und vielleicht ein bisschen böse. Maybe he'll be more kind to me. Vielleicht wäre er dann freundlicher mir gegenüber. Don't do that. Bitte nicht. God is drawing us into a relationship. Gott zieht uns hinein in eine Beziehung. He wants us to live a life pleasing to him. Er möchte, dass wir ein Leben leben, was ihm wohlgefällt. Oftentimes you hear Mary say this. Und oftmals hörst du Mary, wie sie sagt, God can't be more pleased with you than he is right now. Gott könnte keine größere Freude an euch haben als jetzt in diesem Moment. And when I hear her say that, you know, one eye just goes like that. Und wenn ich dann höre, wie sie das sagt, geht so ein Auge so, Because I know what she's saying is true. Ich weiß, das, was sie sagt, ist wahr. And yet, there's another side. Doch, gibt's eine zweite Seite. When is God completely, utterly pleased with me? Wann ist Gott so total und völlig erfreut an mir? Let's go to the video and see if we can get some wisdom. Schauen wir uns das Video an und schauen wir, ob wir da ein bisschen Weisheit darüber bekommen können. Now, this is the tabernacle that they had in the wilderness. Das ist die. That's Joshua and that's das Moses. Joshua und Mose. Okay. This is the Ark of the Covenant. Da ist die Bundeslade. The Table of Showbread. This is the Tabernacle area. Und hier haben wir jetzt die Stiftshütte als Ganzes. Only von außen. The priests were allowed in. Da waren nur die Priester zugelassen. There should be some music. Only the priests were allowed inside. Thank nur you. Die Priester durften da hineingehen. The fire, that fire represents the cross of Jesus Christ. Dieses Feuer auf dem Altar repräsentiert das Kreuz Jesu Christi. Can you pause it right there? Thank you. Okay. The fire represents the cross of Christ. Das Feuer repräsentiert das Kreuz Christi. That's where they brought the bulls and the goats. Da haben sie die Stiere und die Ziegen geopfert. I don't need a light. Oh, no, they need a light. Okay. They brought the bulls and the goats and they sacrificed them. Die Stiere und die Ziegen, sie haben sie dort geopfert. And they were completely consumed. Und sie wurden völlig vom Feuer verzehrt. That represents Christ. Das repräsentiert Christus. When we come in, also wenn wir da hineinkommen, as priests, New Testament priests, als neutestamentliche Priester, part of God's kingdom, als Teil von Gottes Reich, the place of worship is in the first tent. Und dann ist der Ort der Anbetung in dem ersten Zelt. Let's go further and then we'll talk about it after. Gehen wir weiter. This is where the priests wash their hands and their feet. Und dort waschen die Priester ihre Hände und Füße. They were not allowed in until they washed themselves. Es ist nicht erlaubt einzutreten, es sei denn, dass sie sich zuvor gewaschen haben. As you go in through the curtain, this is the place of worship. Und wenn dann hineingehst durch diesen Vorhang, kommst du hinein in den Platz der Anbetung. On the right side is the bread. Auf der rechten Seite ist das Schaubrot. And the left side is the menorah. Und auf der linken Seite dieser Leuchte, die Menorah. The only light was from the candles. Und das Licht kam nur von dem Leuchter. Straight ahead was the altar. Und direkt geradeaus war der Altar, der Räucheraltar. Press through the second curtain. Wenn man dann durch den zweiten Vorhang hindurchtritt, is the Ark of the Covenant. Dann trifft man auf die Bundeslade. This is where the high priest sprinkled the blood. Und dorthin hat der Hohepriester das Blut gesprengt. And that's where the presence of God was. Und da genau war die Gegenwart Gottes. This is a picture of what's in heaven. Das ist ein Sinnbild von dem, was im Himmel ist. And this is a picture of what was in the temple. Und auch ein Bild von dem, was im Tempel war. This is another picture of the bread for the priests. Und das ist ein weiteres Bild von dem Schaubrottisch. The menorah. Da ist die Menorah, der Leuchter. Now, this is all for us. This is all powerful, powerful symbols for us. Und das sind einfach ganz, ganz mächtige Symbole für uns. What is the most pleasing thing that I can do for God? Was ist genau diese Sache, die Gott am meisten gefällt, die ich für ihn tun kann? Because God wants us to live a life that is pleasing to him. Denn Gott möchte ja, dass wir ein Leben leben, was ihm gefällt. Just let me read a couple verses. Lass mich einfach ein paar Verse lesen. About this. Paul says 2 Corinthians 5:9. Im 2. Korinther Kapitel 3 Vers 9. Right 5 Vers 9. Yeah. He says my ambition, our ambition. Unser Eifer is to please God. Ist der Gott zu gefallen. That's my ambition. Das ist mein Eifer. Paul, what's your passion in life? Paulus, was ist deine Leidenschaft im Leben? To please God. Gott zu gefallen. And he would say that from all his heart. Und er würde das sagen aus dem Fülle des Herzens. To the Ephesians, he said this. In Ephesern sagte er. In chapter 5. In Kapitel 5. Be imitators of God. Seid Nachahmer Gottes. As beloved children. Als geliebte Kinder. In verse 10, trying to do what is pleasing to him. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Now, do we please him so that he'll love us? Versuchen wir ihn zu gefallen, auf dass er uns seinen Gegenzug liebt? No. Nein. That is completely displeasing to him. Das ist etwas, das ihm überhaupt nicht gefällt. God loves us because God is love. Gott liebt uns ja, weil er Liebe ist. But he wants us to live a life pleasing to him. Aber er möchte, dass wir ein Leben leben, was ihm gefällt. Now, Hebrews 13:21. Hebräer Kapitel 13, Vers 21. God equips us. Gott rüstet uns aus. And is working in us. Und er wirkt in uns. That we would be, that he's working in us to be pleasing in his sight. Auf dass wir einfach ihm wohlgefällig sind. And listen to this one, Colossians 1:9. Kolosser Kapitel 1, Vers 9. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will. Und deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten. Through all wisdom and knowledge. Damit ihr erfüllt werden sein möget mit der Erkenntnis seines Willens, that the Spirit gives, mit der Erkenntnis, die der Geist gibt, that the Holy Spirit gives, die der Heilige Geist gibt, so that you will live a life, auf dass ihr ein Leben leben mögt, worthy of the Lord, das würdig des Herrn ist, and please him in every way, um ihn in jeder Hinsicht zu gefallen. Hebrews 11:6. Hebräer Kapitel 11 Vers 6. Without faith, ohne Glauben, it is impossible to please God. Ist es unmöglich, Gott zu gefallen? Without faith, ohne Glauben. Now let's ask ourselves, what could possibly be the thing that would be most pleasing to God that I could ever do? Was könnte vielleicht dieses Ding sein, was Gott am meisten gefällt? If we look at the tabernacle, we'll find out. Wenn wir da die Stiftshütte betrachten, dann finden wir es heraus. Put your faith in Jesus Christ. Setz deinen Glauben in Jesus Christus hinein. And enter into a living relationship with God. Und dann tritt er ein in eine lebendige Beziehung mit Gott. That's it, bingo. Das ist es, bingo. On the top, number one. Das gewonnen, Nummer eins. Pleases God more than anything. Das, was Gott mehr als alles andere gefällt. Does God love you if you don't do that? Liebt euch Gott auch, wenn du das nicht tust? Absolutely. Absolut ja. Jesus died for everyone who ever lived. Jesus gestorben für jeden, der je gelebt hat. Jesus washed the feet of Judas. Jesus hat die Füße Judas gewaschen. But Judas rejected him. Aber Judas hat ihn trotzdem abgelehnt. But Jesus still died for him. Und doch starb Jesus für ihn. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Whoever would believe in him would have eternal life. Dass wer auch immer an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jesus is the only one who ever pleased God. Jesus ist der Einzige, der je Gott wirklich gefallen hat. Completely and fully. Und zwar in absoluter Hinsicht. This voll is my und ganz beloved und gar. Son, in whom I'm well pleased. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. And when I put my faith in him, und wenn ich mein Vertrauen auf ihn setze, the Father is so pleased. Dann hat der Vater so eine Freude daran, so eine Wohlgefallen and an because, mir. Because we've put our faith in Christ, und weil wir unser Glauben in Christus hineinsetzen, God is so pleased with us. Hat Gott so eine Freude an uns, so like ein Wohlgefallen. Mary so often says, God can't be more pleased with you than he is. Gott kann sich nicht mehr an euch erfreuen, als er dies tut. He's so happy that you're his child. Er ist so glücklich, dass ihr seine Kinder seid. Like in Luke 15, when the son was coming back. In Lukas 15, als der Sohn zurückkommt. And the father just went crazy, just started running like a lunatic. Und der Vater wurde ganz verrückt, praktisch erst gerannt, wie einfach ein Verrückter. Kicking up his knees. Totally outside the culture. Und völlig so, wie man gar nicht laufen würde in der Kultur. Just running. Er rannte auf ihn zu. And then grabs his son, puts the ring on him. Und er greift den Sohn und er stülpt ihm den Ring über. Shoes on his feet. Die Schuhe an den Füßen. Wraps him, kisses him in the face. Er greift ihn und er küsst ihn im Gesicht. And then says, kill the calf, kill the fatted calf. Schlachtet das Mastkalb. What? Kill the calf. Das Mastkalb. The calf? Das Mastkalb. The big one? Kill the calf. Er schlachtet schon auf. My son's back, you. Mein Sohn ist wieder kill da. Kill the calf. Make a party. Party. He's kissing him. And this is a picture of God. Das ist ein Bild Gottes. And it never changed. God was so happy that kid was back. Und es hat sich nie geändert. Gott ist so glücklich, dass einfach sein Sohn wieder da ist. God couldn't be any more pleased. Gott könnte nicht glücklicher sein. And yet God can be pleased in other areas. Und doch kann Gott einfach erfreut werden in anderen Bereichen. The fact that we have put our faith in Christ. Die Tatsache, dass wir unser Glauben in Christus setzen. We have pleased God in the ultimate way. Ist das, was Gott einfach in äußerster Weise gefällt. Now we are his children. Jetzt sind wir seine Kinder. So now as his beloved children. Und nun als seine geliebten Kinder. Live a life that's pleasing to him all the more. Lass uns ein Leben leben, was ihm umso mehr gefällt. What is the second most powerful way that we can be pleasing to God? Was ist das zweite, was ihm am meisten gefällt, die Art und Weise, wie wir ihm gefallen können? Well, after the high priest would offer the sacrifice. Nachdem der Hohepriester das Opfer geopfert hatte, which represented Jesus, was Jesus repräsentierte, they would go toward the holy place to worship and serve. Dann würde er weitergehen in das Heiligtum, um dort zu dienen und anzubeten. But they had to wash their hands. Aber zuvor mussten ihre Hände waschen. And they had to wash their feet. Und auch ihre Füße. They put their feet up in that thing and wash their feet. Füße dort hinein und dann waschen. That represents 1 John chapter 1. Und das repräsentiert 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Confess your sin. Bekennt eure Sünden. And God is faithful and just to forgive you. Und wenn ihr eure Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht, euch zu vergeben. I don't think you can do anything more pleasing than that. Ich glaube, man kann nichts tun, was ihm mehr gefällt als das. Because it's our sin that separates us from God. Es ist unsere Sünde, die uns von Gott trennt. Even as his children. Selbst als seine Kinder. If I'm not forgiving someone, wenn ich jemanden nicht vergebe, or I'm judging someone, wenn ich jemanden richte, or I'm unkind or oder wenn selfish, ich unfreundlich bin oder so eigensinnig, all of this blocks my living relationship to God. All das blockiert meine lebendige Beziehung mit Gott. That's why Jesus said, "Hey, if you got something against someone," sie sagte Jesus, du, wenn du etwas gegen jemand anders hast, put your offering down and go reconcile. Leg dein Opfer nieder. Und versöhnt euch erst. Get rid of the blockage. werdet da diese Blockaden los. So even though we've done the most pleasing thing we can do and put our faith in Jesus. Obwohl wir das getan haben, was ihm am meisten gefällt und unser Vertrauen in Jesus hineingesetzt haben, have received the gift of the Holy Spirit. Und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben. And are now a temple of the Holy Spirit. Und selbst ein Tempel des Heiligen Geistes sind. And we are his beloved children. Und seine geliebten Kinder sind. If we entertain and hold on to attitudes in our heart. Wenn wir da so verschiedene Einstellungen in unserem Herzen da so unterhalten. Or we've done something wrong. Oder wir das Verkehrtes getan haben. And just refuse to come to God and say, God, I'm sorry. Oder es einfach ablehnen, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, tut mir leid. It will block my relationship to him. Dann wird das meine Beziehung zu ihm blockieren. The only option I have now. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt habe, is just to walk in the motions and become a religious evangelical or religious charismatic. Dass ich einfach so alles mitmache und einfach religiös den Evangelikalen und den Charismatikern spiele. But I don't have a living relationship. Aber ich habe dabei keine lebendige Beziehung. I'm just doing what everybody else is doing. Ich mache einfach das, was jeder andere auch tut. And I get my sense of security. Und das Gefühl der Geborgenheit bekomme and ich daher. Significance from the fact that I'm part of the gang. Das Gefühl der Geborgenheit und der Bedeutung bekomme ich daher, dass ich ein Teil von allen bin. But if you take all that away, aber wenn du dann das wegnimmst, there's no living relationship. Ist da keine lebendige Beziehung. Because there's blockage. Weil da Blockaden sind. And so the second most blessed thing you can do to bless God. Das am zweitmeisten gesegnete Ding, was du tun kannst in Beziehung zu Gott, is come clean. Ist einfach, dass du rein zu ihm kommst. Jesus said, clean the inside of the cup. Jesus sagt, reinige das Innere des Kelches. First. Zuerst. And then the outside will be clean. Dann auch das Äußere wird dann folgen. So number two, Nummer zwei, it pleases God. Es gefällt Gott. When we acknowledge what we've done wrong and confess it to him. Wenn wir anerkennen, was wir falsch gemacht haben und es ihm bekennen. It pleases him. Es gefällt ihm. It doesn't please him to hide it. Es gefällt ihm nicht, wenn wir es verbergen. It doesn't please him to deny it. Es gefällt ihm nicht, wenn wir es verleugnen. It doesn't please him to make excuses. Und es gefällt ihm auch nicht, wenn wir da irgendwelche Entschuldigungen da vorbringen. It pleases him. Es gefällt ihm. To be honest. Wenn wir ehrlich sind. Now number three, we go into the tent now. Nummer drei, wir ziehen jetzt ein in das Zelt. Remember, you're not even allowed in the tent unless you're clean. Erinnert euch daran, ihr werdet da überhaupt gar nicht in das Zelt hineingelassen, es sei denn, dass ihr rein seid. So the presence of God is with us. Die Gegenwart Gottes ist bei uns. You're among everyone worshiping. Und du bist da unter allen, die da anbeten. But somehow, even though you're inside, you're outside. Aber irgendwie, obwohl du da drinnen bist, bist du doch draußen. Because there's no revelation of his presence and glory coming to you. Weil es kommt da keine Offenbarung seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit zu dir. Because you're unclean. Weil du unrein bist. There's something there. Da ist etwas. You told your mother she was something. Before you left for church. Du hast deiner Mutter etwas gesagt, dass sie etwas sei, bevor du zu der Gemeinde gekommen bist. Chill out, Mama, chill out. Das kannst du dir. You know what? You can't come to worship. Du kannst nicht zur Anbetung kommen. Without going to God and saying, God. Ohne zu Gott vorher zu gehen und zu sagen. I should not have said that to my mother. Das hätte ich nicht sagen sollen meiner Mutter. Sorry, I'm just should leid. Not have. Das hätte ich nicht sagen I repent and I'm going to go home and tell her I'm sorry. Es tut mir wirklich leid und ich werde nach Hause gehen und ihr sagen, dass es mir leid tut. Scripture says, honor your father and your mother. Die Schrift sagt, ehrt euren Vater und eure Mutter. This is pleasing to God. Denn das ist etwas, was Gott gefällt. Okay. So we come into the worship area now, into the tent. Jetzt kommen wir in den Bereich der Anbetung. Okay, I'm in. Ich bin drinnen. What do you see? Was ist to the left, you see the menorah with the beautiful seven candles. Das ist eine wunderschöne Leuchte, die Menorah mit den sieben Kerzen. Look over this side, you see the andere Seite. You see the bread for the priest. Und das Schaubrot für die Priester. And you become a partaker. Und jetzt bist du jemand, der daran teilnimmt. And straight ahead you have an altar. Und direkt vor dir ist dieser kleine Altar. Now we cannot underestimate the power of the picture here. Wir können das nicht unterschätzen, da die Kraft, die in diesem Bild liegt. Because God's going to hold us accountable to this one day. Denn Gott wird uns dafür eines Tages verantwortlich halten. The bread represents his word. Das Brot repräsentiert sein Wort. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. I don't have my Bible, do I? I left it home. Ach, give me your Bible. Here's the Bible right here. So. Hier ist die Bibel. There's such power here. Da ist so eine Kraft drin. People died. Menschen sind dafür gestorben. Printing these things. People died translating these damit books. Dies gedruckt werden konnte oder übersetzt werden konnte. People gave their lives. Menschen haben ihr Leben dafür gegeben. That we could have a Bible. Dass wir Bibeln haben können. God loves his word. Gott liebt sein Wort. In Matthew 15. In Matthäus Kapitel 15. If you neutralize my commandment. Wenn ihr mein Wort einfach neutralisiert. In verse 3. Meine Gebote. Your worship is nothing in verse 8. Nothing. Dann ist eure Anbetung einfach nichts, ist nichtig. If you come into the holy place to worship God, wenn du in das Heiligtum hineinkommst, um Gott anzubeten, and discard his word, aber keine Achtung für sein Wort hast, he says you worship me in vain. Dann betest du ihn umsonst an. We really, really need to be in his word. Wir müssen einfach in seinem Wort sein. In the power of the Holy Spirit. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Which is the menorah. Und das wird durch die Menorah repräsentiert. The energy and the light and the illumination of the Holy Spirit. Dass die Energie, das Licht und die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. And if you can just touch both of them. Und wenn beides so berühren kann, dann ist was los. You got power. Dann hast du Kraft. It's like positive, negative, and let's go. Right? Wie in der Batterie, so zwischen den beiden Polen. When you go to the Bible, wenn du zur Bibel gehst, I'll tell you my main verse, John 3, verse 8. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Those that are born again are like the wind. Die da neuen geboren sind, sie sind wie der Wind. Those that are born of the Spirit are like the wind. Die geboren sind von dem Geist, sind wie der Wind. Because the wind comes from where from wherever and it goes to wherever. Der Wind kommt irgendwo her und er geht irgendwo hin. You have no idea where it came from, you have no idea where it went. Du hast keine Ahnung, wo er herkommt, wo er hingeht. It says, so are they who are born of the Spirit. Und so ist es mit denen, die vom Geist geboren werden. Every time you open your Bible, it should be a supernatural experience. Jedes Mal, wenn du die Bibel öffnest, dann soll das eine übernatürliche Erfahrung sein. Holy Spirit, blow on my word, on my Bible. Heiliger Geist, einfach Blase auf meine Bibel. I don't know where I'm going to start and I don't know where I'm going to end. Ich weiß nicht, wo ich jetzt beginnen werde. Ich weiß auch noch nicht, wo ich enden werde. Be an experience. Aber ich bitte um eine Erfahrung, ein Erlebnis mit Touch dir. My heart. Berühre mein Herz. Abraham, Jonah. Abraham, Jonah. Moses, Elijah. Mose, Elia. Elisha. Okay. Auf geht's. And then just go wherever God leads. Und geh einfach dorthin, wohin dich Gott führt. You read a verse, you think about another verse, you go there. Lies einen Vers, dann denkst vielleicht weiter an einen anderen Vers und dann geht's kreuz und quer durch die Bibel. And you let God speak to you. Und lass zu, dass Gott zu dir spricht. His word, Hebrews chapter 4, verse 12. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. The word of God is quick and powerful. Das Wort Gottes ist lebendig it und mächtig. It is sharper than any two-edged sword. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. It will divide asunder your soul from your spirit. Zur Zerteilung von Geist und Seele. And the Bible, God's word, Gottes Wort, will discern the very motives of your heart. Wird einfach ein Unterscheider sein der Motive des Herzens. So you read a story. Lies eine Geschichte. About Joseph and his brothers. Über Joseph und seine Brüder. Father, who am I in this story? Vater, wer bin ich denn in der Geschichte? I must be Joseph. Ich muss wohl Joseph sein. Think again. Denk nochmal drüber nach. That's not funny. Nicht lustig. Who am I in the story? Wer bin ich in der Geschichte? Of course, I'm the father in the story, right? Natürlich bin ich der Vater in der Geschichte. Think again. Denk nochmal drüber nach. Think again, son. Denk nochmal drüber nach, Sohn. Do you really have my heart? Hast du wirklich mein Herz? Think again. Denk nochmal drüber nach. I think I'm the older brother. Ich denke, ich bin der ältere Bruder. Yeah, I'm thinking the same thing, son. Ja, mein Sohn, das denke ich auch. What can we do about it? Was können wir damit tun? And you let God talk to you. Und lässt zu, dass Gott zu dir spricht. You let God cut you. Dass er einfach tief einschneidet und dass er dich prüft. Let the Holy Spirit move through the word. Dass der Heilige Geist einfach durch das Wort sich bewegt. But here's the key. Aber hier kommt der Schlüssel. It's impossible to please God without faith. Aber es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. How many people know about Jesus and him crucified? Wie viele Leute wissen von Jesus und davon, dass er gekreuzigt wurde? Go to Israel today and ask any Israelite. Geh nach Israel und frag die Israeliten, egal wen. Can you tell me the story about Jesus? Kannst du mir die Geschichte erzählen von Jesus? They'll not only tell you the story, they'll sell you something. Die werden nicht nur die Geschichte erzählen, die werden auch noch was dabei verkaufen. I'll sell you a little cross and a little Bethlehem thing. Hättest du vielleicht so gerne so ein Kreuz they vielleicht all, und noch Bethlehem know the story. Sowas, ja? But what happened? Sie kennen all die Geschichte. Hebrews chapter 4 verse 1. Hebräer Kapitel 4 Vers 1. They did not mix faith with what they heard. Sie haben nicht Glauben beigemengt dem, was sie da gehört and haben. Without faith, it's impossible to please God. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. And faith means I trust God for what he says. Glauben bedeutet, ich vertraue Gott für das, was er mir gesagt hat. I trust him. Ich vertraue ihm. Faith in what Jesus did. Vertrauen auf das, was Jesus pleases getan hat. God so much that the Holy Spirit bears witness. Dieser Glaube, der gefällt einfach am Gott so sehr, dass der Heilige Geist einfach dieses Zeugnis gibt. And then there's glory in my heart. Und plötzlich ist Herrlichkeit in meinem Herzen. Coming by faith to God. Im Glauben zu Gott and zu kommen. Saying, God, I confess my sin. Gott, ich bekenne meine Sünde. I had a conversation with someone last week. Letzte Woche hatte ich mit jemandem ein Gespräch. And I don't know why I said something about somebody. Und ich weiß nicht, warum ich da so etwas erwähnt habe über jemanden. Anything, actually, nobody in the church. It was about one of my. Es ging niemanden in der Gemeinde. Maybe one of my relatives. Also vielleicht jemand meiner Verwandten. And I was sitting in the worship, and the Holy Spirit just like put like a knife in my heart. Da ist das Messer and gesteckt. I was at the worship service. And I just turned to him and I said, can I say something? I said, hey, can I say something to you? Kann ich etwas sagen? I said, I repent about what I said before. I'm sorry. Ich bereue, was ich gesagt habe. Tut mir wirklich leid. Chris looked at me like, what? Schaut mich an. I said, I repent. I can't worship. I can't get into the worship. Ich kann nicht anbeten. Es geht gar nicht. Forgive me. Forgive me. Bitte vergib mir. We do it by faith. Wir machen es im Glauben. By faith. Im Glauben. And we receive forgiveness by faith. Und wir empfangen Vergebung im Glauben. It's displeasing to God es gefällt Gott überhaupt when nicht. We don't receive it by faith. Wenn wir es nicht im Glauben empfangen. When you keep coming back for the same sin. Wenn wir immer wieder kommen wegen der gleichen Sünde. God said, I forgave you already. Ich habe dir doch bereits vergeben. Receive it in faith. Empfang es doch im Glauben. We come to the word in faith. Wir kommen zum Wort. How many people read their Bibles with no faith? Wie viele Leute lesen die Bibel ohne Glauben? There's no expectation. Keine Erwartung. You got to come in faith. Du musst im Glauben kommen. You got to be expecting that God, without a doubt, is going to speak. No doubt. Du musst einfach erwarten, dass Gott ohne Zweifel einfach zu dir sprechen wird. So Holy Spirit, Heiliger Geist, lead me in your word. Leite mich in deinem Wort. Sometimes God will lead me to read all the Psalms. Manchmal führt mich Gott so, dass ich die ganzen Psalmen durchlese. Then I feel led to read the story of Joseph. Und dann führt er mich hin zu der Geschichte von Josef. Then I see the book of Jeremiah. Ah, Jeremia. And after two verses, I skip over to John. Aber nach zwei Versen geht's weiter in Johannes. I think, what was that all about? But was hey, war das? I'm following what's making my heart beat. Ich folge einfach dem, was mein Herz einfach schlagen lässt. I'm following the Holy Spirit. Ich folge dem Heiligen Geist. Romans chapter 8 verse 11. Römer Kapitel 8 Vers 11. The same spirit der gleiche Geist that rose Jesus from the dead der Jesus von dem Toten auferweckt hat will quicken your mortal body. Wird deinen sterblichen Leib lebendig machen. And that means your heart is going to beat a little faster. Dein Herz wird ein bisschen schneller schlagen. Like some of you guys, a girl walks in the church. Vielleicht kommt da hier ein Mädchen rein in die Gemeinde. And your heart beats a little faster. When my wife walks into the room, wenn meine Frau in, my heart beats a little faster. Mein Herz schlägt ein bisschen schneller. That's what happens. Das ist das, was passiert. When the Holy Spirit's moving in our heart, I mean, I come wenn to the Bible, Geist in den Herzen sich bewegt, and suddenly my heart's moving faster. Und plötzlich bewegt sich mein Herz, es schlägt schneller. And I'm anticipating the Holy Spirit to do something. Und ich habe da eine Erwartung an den Heiligen Geist, dass er etwas tut. So, we come by faith. Wir kommen im Glauben. We trust the Holy Spirit to energize us by faith. Wir vertrauen dem Heiligen Geist, dass er uns einfach die Energie gibt im Glauben. Now, when I was in Israel, als ich in Israel war, I asked this Israeli businessman this question. Da fragte ich einen israelischen Geschäftsmann diese Frage. He's a Christian. Er war ein Christ, ein messianischer Jude. We heard his testimony. Wir hörten uns sein Zeugnis and an. And he said, any questions? Und er fragte so, gibt es irgendwelche Fragen? Have a question. Sagt, ja, ich habe eine Frage. As an Israeli Hebrew Christian, als ein israelischer, hebräischer Christ, what do you do with the Sabbath? Und was machst du mit dem Sabbat? You keep the Sabbath? Hältst du den Sabbat? Do you take a day off every week? Nimmst du einen Tag frei jede Woche? And he said this. Und er sagte folgendes. And I met with him later for about, we met for about an hour. Und wir haben uns mit ihm getroffen, so etwa eine Stunde. And the next day another half an hour. Und dann noch einmal nächsten Tag, so anderthalb Stunden. And he said this, which I totally agree. Und er sagte folgendes, mit dem ich vollkommen übereinstimme. He said, the Sabbath, der Sabbat, the Jewish Sabbath, der jüdische Sabbat, was a symbol, war ein Symbol, of the sacrifice of Jesus Christ. Des Opfer Jesu Christi. Jesus Christ, when he died, he fulfilled the Sabbath symbol. Als Jesus Christus am Kreuz starb, hat er das Sabbatsymbol erfüllt. The Jewish Sabbath, the day they took off every Saturday. Der jüdische Sabbat, dieser Tag, den sie da jeden Samstag da freigenommen haben, was a symbol. Er war einfach ein Zeichen, what Jesus Christ would accomplish for you and me on the cross. Ein Vorzeichen von dem, was Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz vollbringen würde. They were forbidden to work. Und es war ihnen verboten zu arbeiten. To enforce the power of the symbol. Um einfach die Kraft dieses Symbols zu stärken. As we put our faith in Christ, und wenn wir jetzt unseren Glauben in Christus hineinsetzen, we enter into the reality of the symbol. Dann treten wir hinein in diese Realität dieses Symbols. And then he said this. Und dann sagt er folgendes. I celebrate the Sabbath every day. Ich feiere Sabbat jeden Tag. 7 days a week. 7 Tage die Woche. The fulfillment of the Jewish Sabbath is 7 days of rest every day of the year. Die Erfüllung des jüdischen Sabbats liegt darin, dass ich einfach jeden Tag Sabbat haben kann und it's feiern kann. It's a spiritual rest. Es ist ein geistiges Ruhen. Which means God does it in me. Das bedeutet nämlich, dass es Gott ja in mir wirkt. And this is the power of the Holy Spirit in our life. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. By faith, im Glauben, I enter into rest. Im Glauben trete ich hinein in seine Ruhe. The only thing that pleases God now, das Einzige, was Gott wirklich gefällt, is what God does through me. Ist das, was Gott durch mich wirkt. God is not pleased by anything that I can do for him. Gott gefällt überhaupt nicht irgendetwas, was ich selbst für ihn tun könnte. That's why Christianity is not just difficult. Deshalb ist das Christentum nicht allein schwierig. It's impossible. Es ist vielmehr unmöglich. For the natural person. Für die natürliche Person Romans unmöglich. Romans 8:8. Römer 8, Vers 8. The flesh, it is impossible for my flesh to please God. Für mein Fleisch ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Now we are in the eternal Sabbath. Und jetzt sind wir in dem ewigen Sabbat. God wants me to live every single day. Gott möchte, dass ich jeden Tag so lebe. From a place of rest. Dass ich in einer Ruhe lebe. From a place of dependency on him. Dass mein Leben ausgeht von einem Ruheort und der Abhängigkeit von Gott. It's not difficult to recognize when Christians are not resting. Und es ist nicht schwer zu erkennen, wenn Christen ruhen. When the priests went into that tabernacle area. Als der Priester da hineinkam in den Bereich der Stiftshütte, they were forbidden to wear any wool. Es war ihnen verboten, jegliche Wolle zu tragen. They had to wear a light linen. Sie müssten einfach ganz leichtes Leinen tragen. So they would not sweat. Auf dass sie nicht schwitzen würden. They would not sweat. Auf dass sie nicht schwitzen Because würden. The yoke is easy and the burden is light. Denn das Joch ist sanft und die Last ist and leicht. Yet in Christian work so often you smell spiritual body odor. Und in einem christlichen Werken, da kann man oftmals so den Körpergeruch riechen. Somebody's working too hard here. Irgendwer arbeitet da zu hart. This is forbidden. Verboten. There's too much effort here in the natural. Da ist zu viel Anstrengung in dem Natürlichen. Too much striving to be spiritual. Zu viel Streben, da irgendwie geistig Somebody's sein zu wollen. Somebody's not entering in by faith. Jemand tritt da nicht hinein, diese Ruhe entering im Glauben. In by faith. Er macht das nicht im Glauben. It's by faith. Was gehört doch when im we Glauben. Come to the worship night, wenn wir zum Anbetungsabend kommen, zur Worship Night. I come to worship night and I'm on the outside looking in. Ich komme zur Worship Night und ich bin so irgendwie so außenstehend. Until I make my decision to step in by faith. bis ich dann nicht diese Entscheidung treffe, einzutreten im Glauben. Everybody's singing, and I'm thinking this is great. Alle singen, ich denke, es ist großartig. Jesus, here I come. Jesus, hier bin and ich. I'm in by auf faith. Geht's. I worship by faith, ich in glaube. Faith. Und ich bitte dich an, im God Glauben. Is here by faith. Und Gott ist hier im Glauben. God sees me by faith. Gott sieht mich im Glauben. The Holy Spirit lives in me. Und der Heilige Geist lebt How in mir. You know? Woher weiß ich das? By faith. Im Glauben. The Holy Spirit's moving in the midst. Der Heilige Geist bewegt sich in unserer Mitte. Where? Wo? By faith. Im Glauben. God wants to heal people. Gott möchte Leute heilen. How do you know? Woher weißt du by das? Faith. Naja, im Glauben. We enter in by faith. Wir treten ein im Glauben. The just shall live by faith. Der Gerecht soll aus Glauben leben. And this is what pleases God. Und das ist das, was Gott gefällt. We enter in by faith. Wir gehen da hinein im Glauben. This is so pleasing to God. Und das ist etwas, was Gott so gefällt. Put my faith in Jesus Christ. Wenn ich meinen Glauben in Jesus Christus hineinsetze. And enter into a living relationship with my Father. Und dann eintritt in eine lebendige Beziehung mit dem Vater. God is so pleased. Er hat so eine Freude daran. To maintain that relationship by confessing the things that ruin my fellowship with the Father. Und dass ich einfach diese Beziehung erhalte, indem ich die Dinge bekenne, die diese Beziehung ruinieren Do you know könnten. How many times I say to God, Wisst ihr, wie oft ich zu Gott sage? I feel detached. Irgendwie fühle ich mich so ein bisschen losgelöst I don't know momentan. What it is, but like, I'm detached from you. Where are bin you? Ich das so ein bisschen losgelöst von dir, okay. Entfernt. Speak to me. Sprich I don't like mir. This. I like being tight. Ich mag das nicht. Ich mag And es viel mehr, somehow, wenn ich da nur so einzeln so I don't know where you are. Okay. Weiß ich nicht, wo du bist. Okay. All right. Let's examine my heart. Lass mal unser Herz untersuchen. Indifference. Gleichgültigkeit. I don't know. Speak to me. Let's go to your word. Just talk to me. Talk Sprich to me. Mir. Cleanse me. Aus deinem Wort. John 15, Reinige the cleansing mich. Of your word. Just talk to me. Talk to me. Die Reinigung durch dein Wort. I don't like this. I like being tight. Ich mag das nicht. Ich mag I like being das, tight. Ich I don't want to be detached. And then God's faithful. Und Gott ist treu. And he draws me into himself. Und er and suddenly, mich bei dir hin, bei sich hinein. It's like, und plötzlich, there's the glory again. It's like, da ist die Herrlichkeit. It's back. I feel close. I can sense his presence. Ich fühle mich dann ganz nah und eng bei ihm. I feel clean. Ich fühle seine Gegenwart. Like, ich fühle mich okay, so rein. Let's get on with life again. Auf geht's, weiter mit dem Leben. Now watch, when all of this is said and done, wenn dann alles da durch I have high respect for his word. Und da habe ich eine hohe Achtung vor seinem Wort. And I have great dependency on the Holy Spirit. Und eine große Abhängigkeit von seinem Geist. And by faith, und im Glauben. Spirit and truth. Geist und Wahrheit. Then there's an altar right in front of me. Direkt vor mir ist ein Altar. And that's the altar where I sacrifice to God. Und da ist der Altar, wo ich dann opfer zu Gott. The first one where was Christ sacrificed for me. Der erste war, wo Christus für mich geopfert wurde. And now in this state of being clean. Und dann in diesem Zustand der Reinheit in his word, in seinem Wort energized by the Holy Spirit, voller Energie durch den Heiligen Geist. It says in Romans 12, da heißt es in Römer Kapitel 12, by the mercy of God, durch die Barmherzigkeit Gottes, present yourself to God, stellt euch Gott einfach dar, a living and holy sacrifice, als ein lebendiges, this is heiliges Opfer. So intense. Das ist so, so intense by the mercy of God. Durch die Barmherzigkeit Gottes. By the mercy of God, present yourself to him. Durch die Barmherzigkeit Gottes stellt euch Gott dar. A sacrifice. Als ein Opfer. Holy. Heilig. And acceptable to him. Und wohl annehmbar für ihn. Which is your spiritual worship. Was euer geistlicher Gottesdienst ist. Wow, it just puts chills down my back. Da kriege ich Gänsehaut. Wow, that's cool. I like this. Wow. Das mag ich. I just did a charismatic thing, didn't I? I did a little charismatic. Like, woo, yeah. You just feel so good, you know? You just think. Fühlt sich so gut an. Okay. And it says, having your mind renewed, die Gesinnung erneuert, through his word, durch sein Wort, being transformed by the Holy Spirit, und dann verwandelt durch den Heiligen Geist. I can prove, kann ich prüfen, what is his good, was sein guter and pleasing, sein wohlgefälliger and perfect will for my und vollkommener Wille Gottes ist für mein Leben. So awesome. Erstaunlich. And there it is. Da ist es. I'm living the fullness of my life. Ich lebe in der Fülle meines, das heißt seines Lebens. Deep in my heart. Tief in meinem Herzen. I don't have to compare myself with anybody. Ich muss mich nicht vergleichen mit irgendjemandem. If somebody wants to be very emotional, Wenn jemand sehr emotional sein möchte, it's fine. Okay. Somebody wants to be very contemplative. Wenn jemand sehr meditativ sein möchte, that's fine. Okay. Because everybody's going to stand before God as an individual one day. Denn alle werden einmal individuell vor Gott stehen. And God is going to look what was in the heart. Und Gott wird schauen, was da im Herzen war. And then everyone will have their own reward before God. Und jedem wird dann sein eigener Lohn zuteil werden von Gott. But isn't that cool? Now I'll just close with this. Wir werden folgendem abschließen. The business guy said this. Der Geschäftsmann sagte folgendes, dieser He said, be very careful. Er sagte, sei ganz achtsam. I said this to him. Well, what about the Sabbath principle? Aber fragte ich ihn, was mit dem Sabbatprinzip? He said, what Sabbath principle? Welches Sabbatprinzip? I said, the Sabbath principle, taking a day off every Naja, das Sabbatprinzip, einen Tag frei zu nehmen. Take a day off every week. Nicht jeden Tag, jede Woche einen Tag frei nehmen. What are you talking about? Worüber redest du? He says, there is no Sabbath principle. Es gibt kein Sabbatprinzip mehr. I said, wait, what do you mean? Moment. He says, you don't understand. Du verstehst there es nicht. Is no Sabbath principle. Es gibt da kein Sabbatprinzip. The Sabbath was a symbol that was fulfilled in Christ. Der Sabbat war ein Symbol, was in Christus erfüllt wurde. I said, well, you don't take a day off? Du nimmst da keinen He Tag says, frei? Of course I take a day off. Natürlich nehme ich mir einen Tag frei. But it has nothing to do with the Sabbath. Und es hat nichts zu tun mit dem Sabbat. Es ist einfach ein Tag, den ich mir frei nehme. So, here's my conclusion. Jetzt kommt hier mein Abschluss. We use this word Sabbath in a very broad way. Wir verwenden dieses Wort Sabbat in einer sehr weiten Weise. I'm taking a Sabbath from my work. I'm taking a 3-month Sabbath from my work. Ich nehme mir einen 3-monatigen Sabbat von meiner Arbeit. Great. Großartig. That's wonderful. Super. That means you're not going to go to work for 3 months. You're going to do something else. Du wirst halt jetzt 3 Monate keine Arbeit machen dort. But it doesn't mean you're not going to work something else. Das heißt doch nicht, dass nicht irgendwas anderes dann tust. And this was his point. Das war sein Punkt. He said, if you use the word Sabbath and you're not careful, wenn du das Wort Sabbat verwendest und du nicht achtsam bist, you're gonna slip into something very dangerous. Dann kann es sein, dass du hineinschlitterst in etwas sehr Gefährliches. You're gonna start taking a day off, du wirst dann anfangen, da diesen Tag freizunehmen, calling it a Sabbath, und du nennst ihn dann Sabbat, and then you're gonna try not to work. Und dann wirst du versuchen, nicht zu arbeiten. And then you're right back into Judaism. Und dann bist du direkt wieder im Judaismus. He said, the Sabbath, watch this. Er sagt, der Sabbat, the Sabbath is living a living relationship to Jesus Christ every single day. Der Sabbat ist in Wahrheit einfach eine lebendige Beziehung mit Christus zu erleben, and zwar jeden Tag. And resting in that. Und darin zu ruhen. That God will live his life through me. Dass Gott sein Leben durch mich lebt. If he wants you to take a day off, obey him. Er möchte, dass du einfach einen Tag dir frei nimmst. If he tells you to take 2 days off, wenn er sagt, obey zwei, him. Dann gehorche ihm. But if you're Elijah and he says run for 40 days, ja, wenn du Elia bist und er sagt dir, renne für 40 Tage, you don't get a day off. Dann gibt's ja keinen Tag frei. You gotta run for 40 days. Weil er rannte für 40 and Tage. The whole point is this, watch. Und der Punkt ist der. I'll close with this. So you have your Sabbath day. Du hast also deinen Sabbat. And you try all these things not to work because it's the Sabbath. Und versuchst all diese Dinge dann praktisch wirklich nicht zu arbeiten. In Israel today. In Israel ist es so heutzutage. The Orthodox Jews cannot pull the paper off the toilet paper. Die orthodoxen Juden können da das Klopapier nicht abreißen. You got to do that on Friday. Müssen sie am Freitag vorher machen. Prepare the toilet paper the day before. Sie müssen das Toilettenpapier einen Tag vorher vorbereiten. And if you did not, und wenn das dann nicht you're so war, in trouble. You're dann in hast trouble. Du Probleme. You either got to hold it for the whole day. Dann musst du entweder den ganzen Tag halten. You got two other possibilities. Oder zwei andere Möglichkeiten. Leave it like it is. Lass es wie es ist. Or don't use any paper. That's it. Oder verwende kein Papier. That's it. Okay, let's close. Listen. Wir ab. Listen. Listen. We have an eternal rest. Amen. Wir haben eine ewige Ruhe. Amen. Let's thank God for that. Und danken wir Gott dafür. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you so much. Danke dir so sehr. For the rest we have. Für die Ruhe, die wir haben. An eternal Sabbath. Ein ewiger Sabbat. And that pleases you when we enter into rest. Und das gefällt dir so sehr. Wenn wir in die Ruhe eintreten, So I pray tonight, maybe there's somebody here. So bete ich heute Abend, vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you've never come into a living relationship with God. Und du bist nie in eine lebendige Beziehung mit Gott eingetreten. He's here. Er ist hier. And he speaks to our hearts. Und er spricht zu unseren Herzen. Would you reach out in faith today? Wirst du dich einfach nach ihm ausstrecken im Glauben? And put your faith in him. Und dein Vertrauen auf ihn setzen. And pray a prayer of faith. Bete einfach ein Gebet im Glauben. God in heaven. Gott im Himmel. Today. Heute. I put my faith in Jesus. Setze ich mein Vertrauen, mein Glauben in Jesus hinein. Can you say those words? Kannst du das sagen? God in heaven. Gott im Himmel. Today. Heute. I put my faith in Jesus. Setze ich meinen Glauben in Jesus hinein. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. And for the church. Und für die Gemeinde. Is there someone you haven't forgiven? Gibt es da jemand, den du nicht vergeben hast? Or someone that you just hate? Oder gar jemand, den du hasst? Someone who hurt you really bad? Jemand, eine Person, die dich wirklich total verletzt hat? Did you steal something at work? Hast du etwas gestohlen an der Arbeit? Do you have a filthy mouth? Hast du irgendwie einen unreinen Mund? Do you watch things on the internet that you shouldn't? Schaust du Dinge im Internet an, die du dir nicht anschauen solltest? Let's come to God. Lass uns zu Gott kommen. Father in heaven. Vater just, im Himmel. Just take a moment before you. Nimm uns jetzt einfach diesen Moment Zeit vor dir. Show us something in our heart. Zeig uns etwas in unserem Herzen, that may be blocking your glory in our life. Was vielleicht deine Herrlichkeit in unserem Leben blockiert. Father, we want to be clean. Vater, wir wollen rein sein. We want to see your glory. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Convict us when we're proud. Überführe uns, wenn wir stolz sind. Or self-righteous. Oder selbstgerecht. Or when we live for ourselves. Oder wenn wir nur für uns selbst leben. And when we esteem ourselves better than others. Oder wenn wir uns selbst höher schätzen als andere. When we have stupid thoughts. Wenn wir so dumme Gedanken haben. About ourselves or people. Über uns selbst oder über andere. Forgive us, we pray. Bitte vergib uns, darum bitten wir. When we're unthankful. Wenn wir undankbar sind, for this beautiful country that we live in, diesem wunderschönen Land, in dem wir leben, when we don't think about people who are in prisons, und wenn wir nicht an Menschen denken, die im Gefängnissen sind, when we don't pray for our neighbors, oder für unsere Nachbarn nicht beten, or our family, oder unsere Familie, forgive us for just living our own life. Vergib uns, dass wir einfach unser eigenes Leben so dahin leben. Help us to live our lives for others. Hilf uns, dass wir unser Leben für andere leben. Do it through us, we pray. Wirke es durch uns. Darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. We have the Lord's Supper tonight, I believe. Wir haben heute Abendmahl. So that you could make us as white as snow. Dass du uns so rein machen kannst, so weiß wie Schnee. And every person here tonight. Und jede Person hier heute Abend. I just want you to think. Ich möchte, dass du einfach nur denkst. I am as white as snow. Ich bin so rein, so weiß wie Schnee. In Jeremiah 50, verse 20. In Jeremia 50, Vers 20. It says that they looked for the iniquity of Jacob, but they couldn't find it. Sie suchten nach der Ungerechtigkeit Jakobs. Aber sie konnten sie nicht finden. And your sin cannot be found. Und deine Sünde kann nicht mehr gefunden werden. God can't find it. Gott kann sie nicht mehr finden. And if the devil accuses, und wenn der Teufel anklagt, you just say, sag einfach, I'm as white as snow. Ich bin so weiß und so rein wie Schnee. and my sin cannot be found. Und meine Sünde kann nicht mehr gefunden werden. He has cast it into the deepest sea. Er hat es in das tiefste Meer versenkt. Thank you, God, for doing this. Danke Gott, dass du das gemacht hast. To make us free. Um uns frei zu machen. Thank you that you love every single person here. Und danke, dass du jede einzelne Person hier liebst. You love them completely, totally, unconditionally. Du liebst sie ganz und gar und völlig bedingungslos. We thank you for your blood. Und wir danken dir für dein Blut. Amen. Amen.